Jetzt bin ich von allen Menschen in dieser Welt verlassen. Göttliche Hilfe ist von mir gewichen. Ach, weh und aber weh. Ach, Faust, er muss versinken. Fauste! Präparate! Ach, Faust, präparate! Ach, Faust, bereite dich! Ach, Höllenangst, ich erschreck, dass ich nicht weiß, wohin. Fauste! Accusatus es! Faust ist schon verklagt. Womit soll ich mich entschuldigen, wenn der strenge Richter hervortritt und das Buch aufschlagen wird? Schamrot muss ich stehen, weil ich keinen Erlöser noch Advokaten habe. Ist schon von dem strengen Richter verurteilt. Der Stab ist schon gebrochen. Keine Erlösung ist für Faust zu finden. Ach, weh und aber weh, ich werde vorgestellt vor Gottes Richterstuhl. Das Urteil ist gefällt. Faust! In perpetuum! Perpetuum damnatus es. Faust ist in alle Ewigkeit verloren. Oh, weh, Finsternis. In dieser Nacht bälle der Hund mein schwarzes Gewissen. Oh, alle Menschen, jung und alt, nehmt doch ein Exempel an dem unglücklichen Faust und lasset euch durch die Weltfreude nicht so sehr verführen. Ach, die Sanduhr meines Lebens ist ausgelaufen und ich muss in ein ewiges Land, da heulen und zittern sein wird. Oh, ewig verloren sein, ewiger Abgrund des Verderbens. Du donnerst mir ewige Macht dazu und durchwühlst mir mein vermaledeites Herz. Weh mir! Schon jetzt stürmen die Qualen auf meine bebende Seele.